Posaunenruf erfüllt die Luft, und furchtbar schallt es wieder. Die Toten steigen aus der Gruft und schütteln und rütteln die Glieder. Sie steigen, sie steigen, sie steigen, sie steigen aus der Gruft. Das arme Licht.